Das ist vorbei, der Abend ist jung. Wir sind heiser, so viel gesungen. Haben Party gemacht, uns amüsiert und die nette Stunde mit Alkohol garniert. Weiber, Alkohol und Schlägereien, so sollten Nächte immer sein. Wenn es dunkel wird und die Liter rollen, dann fangen wir zurück. Ein Zuhause, das hab ich nicht. Für mich gibt es keine Alkoholschicht. 24 Stunden am Tag ist pausenlos Party angesagt. Ich schlage mich, ich weine nicht. Ich schlage mich, ich verliere nicht. Ich saufe viel und ficke gern. Der Höchste am Himmel, das ist mein Stern. Weiber, Alkohol und Schlägereien, so sollten Nächte immer sein. Wenn es dunkel wird und die Liter rollt, dann fangen wir an zu grüßen. Ein Zuhause, das hab ich nicht. Für mich gibt es keine Alkoholschicht. 24 Stunden am Tag ist pausenlos Party angesagt. Alkohol, Alkohol, Alkohol, oh Alkohol. Alkohol, Alkohol, Eimer und Schlägereien. Alkohol, Alkohol, Weiber und Schlägereien. Also, naja, zwei haben wir noch für euch. Okay, das nächste Lied heißt Verräter. Also das nächste Lied heißt Verräter.